treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist, man ahnt es kaum, Lars Kunkel, Pfarrer bei der Bundespolizei, Direktion Koblenz. Und mir zugeschaltet ist, sag ich jetzt mal. Wolfgang Edler, Pfarrer in Eidinghausen-Dehme. Leider immer noch gesundheitlich geplagt, aber man darf ja, wenn man krankgeschrieben ist, Dinge, die, wo man sagt, das geht aber wieder, darf man machen. Also man darf, ja, man ja, darf ja. Einem Dinge tun, die einem gut tun. Ne? Also, das ist ja ein viel verbreiteter Irrglaube, dass wenn man krank ist, im Bett liegen muss. Nein, je nachdem, was man hat, darf man spazieren gehen oder podcasten oder nicht mehr locker fliegen, glaube ich. Außerdem ist das ja hier quasi wie ein Krankenbesuch meines lieben Freundes und Seelsorgers Lars. Genau. Ich fühle mich schon viel besser. So, das hoffe ich doch. Wir haben schon so ein bisschen Zeit hinter uns gebracht, ein wenig uns ausgetauscht über dies und über das. Und jetzt bist du hochmotiviert. Ja. Richtig. Obwohl ich also wirklich eine miese Woche hinter mir habe. Es ging mir wirklich gar nicht gut. Ich hatte eine ziemlich üble Gehörgangsentzündung, die ich immer noch habe, aber die jetzt deutlich besser ist. Also, was? Warum schreist du so? Die ist deutlich besser, aber ich fühle mich trotzdem noch nicht so richtig. Ich fürchte, das sind die Nebenwirkungen der Tabletten. Oh Gott, also das ist jetzt schon mal so ein bisschen die Vorrede, damit alle wissen, also wenn es gleich chaotisch wird, dann sind es die Nebenwirkungen der Tabletten. Wenn ich dummes Zeug rede, dann liegt es diesmal an den Medikamenten. Und womit soll ich mich rausreden, verdammt. Ja, bei euch geht ja das Internet nur halb. Ach ja, richtig, genau. Ich musste mir das wieder mit meiner Frau teilen, das Internet. Das ist das Problem. Genau, und deins geht und das von deiner Frau geht nicht. Und das macht sie natürlich wütend. Obwohl wir das mit Recht. Genau. Aber vielleicht kennen das einige von uns auch, von unseren Zuhörern und Zuhörern. Wenn das Internet ausfällt, ist die Panik groß. Und wenn man dann den Netzwerkschlüssel suchen muss, findet man den so schnell auch nicht. Das sind ja meistens ziemlich lange Zahlenkolonnen und so. Da kann man schon nervös werden, gerade wenn man angewiesen ist natürlich drauf. Genau. Wenn es bei einem geht und bei einem nicht, das ist schon ein Problem. Ganz anders ist das ja im Urlaub, wenn man auf dem Campingplatz sich ins WLAN einwählen möchte, dann haben die meist so schlüssige Codewörter wie irgendwie Urlaub 2019 oder so, die man dann in die letzten 5 Jahre nicht geändert hat. Das ist in vielen Tagungshäusern auch so, genau. Das ist eigentlich ganz lustig. Ja. Aber das ist immer das Hauptproblem. Ne? Also wenn man irgendwo ankommt, wenn wir zum Beispiel ein Seminar haben irgendwo mit unseren Kolleginnen und Kollegen, ist immer die erste Frage, wie ist der Netzwerkschlüssel? Das ist ganz wichtig. Ja, also wir sind im Internet und sind uns zugeschaltet und haben gerade schon uns betroffen über die Weltlage ausgetauscht. Ne? Ja. Was ist alles los in der Welt? Also erstmal Amerika hat Trump gewählt. Ja, genau. Das ist eine Sache, man hat es ja befürchtet. Also ich hatte vorher mal, ich verfolge mal die Börsennachrichten und da sah man, der Bitcoin-Kurs stieg an und das wird ja von Trump sehr unterstützt. Er sagt ja auch, Energie muss billig in diese Farmen, diese Serverfarmen gebracht werden, damit Bitcoins generiert werden und das stieg an der Kurs und sagt viele, das wird wohl Trump sein und er hat überwältigend gewonnen und keiner hat es geglaubt und wir verstehen es alle nicht so richtig, verstehen die Welt nicht mehr, Amerika nicht mehr. Und nix. Und ja, wissen nicht, was auf uns zukommt. Nix Gutes vermutlich. Ich war so tief beeindruckt von den Wahlkampftaktiken. Also in der letzten Zeit fielen mir immer so verschärfte Plakate auf, wo die immer im Hintergrund zu sehen waren, wenn die ReporterInnen in Amerika dann berichtet haben. Da stand immer drauf, Trump low taxes, Harris high taxes oder Trump low prices, Harris high prices. Also das ist sehr eingängig, das kann sich jeder merken. Da fragt man sich ja schon, also wer fällt auf sowas rein? Ne? Also wer akzeptiert das auch wirklich? Aber man kann vielleicht auch sagen, ja, das ist ein Wahlkampf in so Basissprache, so einfacher Sprache. Es wurde berichtet, dass also viele von den Wählern nicht in der Lage waren zu unterschreiben. Das konnten die nicht. Also man ahnt dann, was das auch für ein Niveau ist, so von Leuten, die dann da wählen Also es scheint wirklich schwierig zu sein. Man hörte ja auch, also in Wirklichkeit ist es ja zum Beispiel, Biden hat ja auch schon dafür gesorgt, dass die Inflation zum Beispiel sinkt und viele andere Dinge angeschoben und so. Vieles stimmt nicht. Und bei den Wahlplakaten, denke ich, ist in Deutschland auch nicht immer viel besser, wenn Bundestagswahlkampf ist, auf den Plakaten steht dann auch irgendwie nur Vielfalt oder gemeinsam oder sowas oder Europa. Da weiß auch keiner so ganz genau, was sich dahinter verbirgt. Aber man hat schon den Eindruck, dass der Informationsstand oder dieser Glaube, wir werden reich, weil Trump reich ist, so eine Ideologie ist, die man glaubt, die übrigens auch viele arme Leute und viele Einwanderer tatsächlich geglaubt haben. Er ist ja diesmal von vielen Einwanderern auch gewählt worden, die es nicht leicht haben werden bei ihm, weil sie denken, na, der ist reich, dann werden wir auch reich. Der ist aber schon reich geboren, der Trump, der ist kein Self-Made. Ja, genau. Ja, gestern, ich weiß gar nicht mehr wer, aber ein Comedian hat gestern Abend gesagt, oder ein Satiriker, der Ausgang der Wahl ist doch voraussehbar gewesen, weil man sollte nicht glauben, dass eine Frau gewählt wird, wenn man einen Clown hat. Ja, genau. Und der Postillon hat geschrieben, schlechtester Wahlbetrug der Demokrat schlechthin. Trump ist Ja, aber es macht Betroffene, macht uns auch betroffen. Man weiß jetzt gar nicht, was das wieder für die nächsten Jahre bedeutet und was das auch für Deutschland bedeutet, in dem die Regierung leider auch große Probleme hat. Ja, genau. Und das Nächste, was hinzukommt, an einem Tag, ein denkwürdiger Tag, wo dann auch gleichzeitig noch, was auch schon länger befürchtet worden war, im Koalitionsausschuss diese Entscheidung getroffen worden ist. Und da habe ich heute Morgen so gedacht, was mich daran am meisten stört eigentlich, das ist diese spaltende Art, mit der jetzt damit umgegangen wird. Mhm. Ich finde, unsere Gesellschaft, das beklagen wir doch, haben wir im Podcast auch schon oft beklagt, ist so polarisiert, ist so gespalten, ist so destruktiv oft. Es gibt so ein Gegeneinander, so ein Clash, so ein Aufeinander-Einhauen und so weiter. Das ist ein Klima im Internet und so weiter, was wir echt eigentlich oft bejammert und beklagt haben und kritisiert haben. Und jetzt erleben wir ein Rücktritt, der auch in gewisser Weise ein Austausch von Bosheiten und Gemeinheiten und persönlichen Angriffen ist. Und da denke ich mir, wenn unsere führenden Politiker so miteinander umgehen, ja, was erwartet man denn dann von dem Volk, ja? Also, das verschärft die ganze Debatte, den Ton, da ist doch nichts von Selbstkritik, nichts von, ja, wir haben es vieles nicht auf die Reihe gekriegt, sondern es wird nur sich mit Schlamm beworfen. Das finde ich wirklich abstoßend, muss ich sagen. Ich habe ja selber so den Verdacht, dass das eigentlich irgendwann so kommen musste, weil die große Ampel ja immer miteinander auskommen musste und jetzt aber langsam so die Zeit beginnen musste, wo sich jetzt jeder der Teile der Ampel irgendwie so profilieren muss, dass bei der nächsten Wahl eine Chance besteht, dass man stärker ist. Und das ist jetzt, glaube ich, gründlich nach hinten losgegangen. Jetzt haben sich erstmal alle ins Abseits befördert, aber ist ja noch Zeit. Aber man erinnert sich noch an das Foto, wo alle standen da, Baerbock, Habeck, Scholz und Lindner, und sie sagten so, wir verbinden das Beste aus allem sozusagen. Ne? Wir verbinden Wirtschaftskompetenz, soziale Kompetenz, Umweltkompetenz, und ich glaube auch, dass das eigentlich möglich ist, aber es ist nicht gelungen. Es ist nicht gelungen. Und jetzt ist, wie gesagt, ein ziemlicher Scherbenhaufen da. Das finde ich ärgerlich. Und man weiß auch nicht genau, wer in diese Lücke jetzt wie stoßen wird und ob es wirklich besser wird. Die Große Koalition hat uns auch noch nicht wirklich weitergebracht. Mhm. Naja, von dem Rest, man weiß es nicht. Ne? Wir werden sehen, wie die Mehrheit. Und das alles unter den Überschriften des letzten Podcasts mit hier Untertanen und Ich habe aber auch gesagt, man soll schon nicht alles kaputt reden. Das sollte man bei der bald abgelösten Regierung auch nicht. Mhm. Gut umgegangen mit, finde ich, zum Beispiel mit den Energieproblemen durch diese Abfederung, durch die Energiepreisbremse, viele andere Dinge. Wir kriegten Geld überwiesen, es wurde eine Rate übernommen, es gab einen Deckel. Sie haben es eigentlich gut geschafft, die Corona-Krise, finde ich, zu meistern, oder wir eigentlich. Mhm. Und auch im Ukraine-Krieg, glaube ich, nicht alles falsch gemacht. Es gibt auch viel Gutes, aber es hat nicht gereicht. Und das ist dieses. Und gestern Abend hat die AfD dann gleich schon wieder gesagt, so, und jetzt müssen wir erstmal wieder die Atomkraftwerke einschalten. Weil, ne, anstatt dass man jetzt auch mal sagt, so, das haben wir jetzt tatsächlich auch erreicht, dass wir von der Atomkraft weg sind. Nein, die müssen wir jetzt einschalten wieder, weil wir brauchen billigeren Strom, sonst wandern die alle ab. Ja, ich meine, natürlich hängt ganz viel voneinander ab, aber wenn wir dann alle irgendwie verstrahlt sind, dann nützt uns das die florierende Wirtschaft leider auch nicht mehr viel. Also tatsächlich ist es so, dass man vielleicht, finde ich auch, die Atomkraftwerke noch hätte ein bisschen laufen lassen können. Das glaube ich auch zwar. Auf der anderen Seite, wir haben bald wieder Nukleartransporte. Und ich hatte eine Schulung jetzt zum Thema Strahlenschutzschulung. Und das ist auch alles sicher. Das, also wirklich, das ist alles auch gut gemacht und sicher und so. Aber man merkt auch, wir reden auch nicht davon, irgendwie ein paar Ballen Heu durch die Bundesrepublik zu kutschieren. Da ist schon ein, wenn alles gut läuft, das wird gut laufen, dann sind alle gut vorbereitet und so, läuft es auch gut. Aber es ist gefährlich. Ne? Grundsätzlich behandelt oder geht man mit etwas um, von dem potenziell natürlich Gefahren ausgehen. Und deshalb ist es bestimmt richtig auf Dauer, davon wegzukommen, das würde ich auch sagen. Ne? Was hier zu schnell sein musste, weiß es nicht. Ja, das sind die Dinge. Und ich habe zum ersten Mal, das habe ich dir gerade schon mal erzählt, wir sind beide sehr optimistisch, aber zum ersten Mal habe ich so gedacht, ach, wir sind schon jetzt in so einer historischen Lage, die schon irgendwie ein bisschen unangenehm ist, ein bisschen ängstigt, würde ich sagen. Ne? Unklarheit in unserer Regierung, Trump da in Amerika und noch die ganzen Probleme, die vorher schon da waren, die Ukraine-Krieg und Konflikt im Nahen Osten. Das wird nicht ganz einfach. Und ich glaube, da brauchen wir eine Menge Optimismus, eine Menge Mut und Kraft, um uns dagegen zu stemmen. Die werden wir haben, aber ich glaube, da müssen wir auch jetzt rangehen. Jetzt kann man nicht mehr sagen, ach ja, mal gucken, wie es wird oder so. Ich glaube, man muss da ganz wach sein jetzt und mitdenken und mitreden auch. Und da ist mir gestern ein Zitat des berühmten Theologen Karl Barth begegnet. Nicht Karl Barks, sondern Karl Barth. Das war jetzt ein Interner zwischen Lars und mir. Der hat in der Nacht vor seinem Tod, wann ist er gestorben? Och Mann. Ja, im September 68, glaube ich. Also. Hat in der zu seinem Freund Eduard Thurneisen am Telefon gesagt, ja, die Welt ist dunkel, nur ja die Ohren nicht hängen lassen. Nie, denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Das ist im Grunde so ein Zitat, was so ein bisschen zu dem Gegenmodell, finde ich, führt von dem, was wir letzte Woche besprochen haben, von Paulus Staatslogen, wobei wir auch gesagt haben, das hat auch seine Gründe und so. Aber das ist tatsächlich, also jetzt mal nicht so, die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, sondern über der Obrigkeit steht tatsächlich immer noch Gott. Also die Hoffnung bleibt. Und der hat natürlich auch einen längeren Atem. Das habe ich auch schon oft gedacht, dass wir uns einen unglaublichen Kopf machen über politische Situationen und ein halbes Jahr später denkt da kein Mensch mehr dran. Das wird dann durch die Medien sehr, sehr ausgeschlachtet und hochgekocht und alles leidet, wer weiß wie mit und alle haben Angst, dass jetzt die Welt den Bach runtergeht und dann guckt man hinterher so mit einem Jahr Abstand drauf zurück und sagt, ja, ich meine, vielleicht wird es diesmal anders, aber oftmals ist es so, und dann so auch die Perspektive zu sehen. Ja, Gott hat eine ganz andere Wahrnehmung der Dinge, auch eine ganz andere Zeitschiene und so und bleibt über den Dingen. Das hat vielleicht auch zufällig mit dem Predigtext für den kommenden Sonntag zu tun. Ui, sag doch, du bist der Meister der Überleitung. Ja, jetzt habe ich wieder gemacht. Wolltest du nicht? Nee, das ist schon gut. Also ich habe nur so gedacht, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ist ja schon so, dass Gott auch durch Menschen regiert, ne? Glaube ich, handelt. Ja, aber durch wen und durch wen vielleicht nicht. Das ist immer so die Frage. Also ich weiß jetzt auch nicht. Also wenn ich jetzt so die ganz großen Machthaber in der Welt angucke, ob die jetzt wirklich alles Gottes ausführende Organe sind. Sagen wir mal so. Sie hätten auf jeden Fall Muster, an denen man sich orientieren kann. Und damit sind wir wirklich beim Predigtext, finde ich. Der hat ja im 10. Buch Micha, ne? Alter Prophet. Genau. Mensch, Micha, du alter Prophet. Ja, genau, uralter Prophet, der ja ziemlich anklagt zunächst auch die Zustände, der ja sagt, die ganze Priesterschaft ist verkommen und die ganzen Regierenden sind korrupt und so und das kann nur in den Untergang führen und so und er droht und schimpft und so und klagt an und das ist ja auch die Hauptaufgabe von Propheten, haben wir schon mal gesagt, die nicht die Zukunft vorhersagen, sondern die auch Gesellschaftskritik üben. Ja, die für Gott reden, ne? Also diesen genau. Anspruch zumindest aufnehmen. Missstände anklagen, ne? Sagen, also das Establishment, die Koalition aus Priestern und Regierenden wirtschaftet in die eigene Tasche, hört nicht auf Gottes Wort und darum wird es ein böses Ende nehmen. Ja, also im Grunde sehr aktuell. Genau. Nur das Gute ist, er bleibt dabei eben nicht stehen, sondern da sind wir bei unserem Text auch. Er hat eine Vision. Er sagt zwar auch, glaube ich, voraus, da ist der Tempel, das wird alles schwierig untergehen, ist doch passiert. Jahre nach seinen Prophezeiungen, aber er sagt, das soll nicht das Ende sein, sondern er hat da eine gute Idee, eine Vision, ne? Ein Leitbild, würde man sagen, wie es anders sein könnte. Ne? Und das, weißt du, wollen wir das lesen oder irgendwie einfach mit Auszügen mal erzählen, ein bisschen was wohl sagen. Ne? Ja, ich meine, das ist ja ein sehr schöner, auch durchaus klangvoller Text, lyrischer Text. Und, ja. Michael 4, möchtest du mal oder hast du den gerade nicht? Doch, ich habe ja, ich weiß nicht, ich habe dann hier stehen, also das ist so, es fängt so an, also es ist Micha 4, fängt so an in den letzten Tagen, aber wird der Berg darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel haben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berg des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und der Herr, des Herrn Wort von Jerusalem, er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Und jetzt kommt's, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Genau, ganz bekanntes Wort. Ganz bekanntes Wort, ne, der Friedensbewegung. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und so. Wird keiner mehr Krieg führen. Und ja, der Herr, also der Mund des Herrn Zebaoth hat es geredet. Und jedes Volk wird wandeln in seinem Namen. Ja, und das ist die große Friedensversion, die damit verbunden ist. Ja, da weiß ich noch, als ich früher so im Konfirmandenalter war, da wurde da Schwerter zu Pflugscharen, da gab es diese Riesenplakate und so. Und da war bei jedem Kirchentag und drumherum, da hatten wir in den Gemeinden ja auch diese Leute, die so der Friedensbewegung so anhingen. Die waren immer so ganz besonders bekleidet, die hatten Pullover, die hatten nur die, hatte ich so den Eindruck. Und die Korthosen, die auch sehr verdächtig aussahen. Und die hatten, da gab es dann immer diese Banner und da waren alle immer total wichtig und ergriffen und haben solche Worte diskutiert und gekaut. Und ja, ich habe schon auch gedacht, wenn die jetzt hier wirklich sich alle durchsetzen mit diesen Friedensvisionen und mit diesen Gott, dann würde die Welt wahrscheinlich schon anders werden. Wobei ich mich also zum Beispiel mit den Pullovern jetzt nicht so anfreunden konnte. Ja, auch nicht. Ich war in der Friedensbewegung wirklich aktiv. Als ich 14, 15 war, da gab es ja diesen heißen Herbst und diese ganzen Geschichten und den NATO-Doppelbeschluss damals, wo es um die Stationierung von Mittelstreckenwaffen ja hier ging. Und ich war damals sehr dagegen, habe mich politisch etwas gewandelt, muss ich sagen. Heute denke ich, naja, dieses Prinzip der Abschreckung hat vielleicht auch den einen oder anderen Krieg tatsächlich verhindert, möglicherweise. Man weiß es nicht. Jedenfalls ist die Strategie grundsätzlich aufgegangen. Es hat nämlich keinen Krieg bis dato dann gegeben zwischen Russland und Europa. Jetzt sieht die Sache ja ein bisschen anders aus, aber da hat es funktioniert. Trotzdem ist das natürlich ein ziemlich, ist ein schönes Bild, aber es klingt so ein bisschen träumerisch, wenn man sich so die aktuelle und die gegenwärtige und immer Situation anguckt, wo es immer Krieg gibt, ne? Schon das Bild vom Berg Zion, wo dann alle hinpilgern, wo alle aufschauen, wo das Haus des Herrn über alle anderen erhaben ist. Das haben ja schon viele gesagt, dass also der Zionsberg tatsächlich gar nicht so unheimlich gewaltig ist. Der ist nicht viel höher als alle anderen Berge, sondern das gehört im Grunde mit zu der Vision dazu, dass Gottes Plan und Gottes Macht sich durchsetzen. Ne? Letztlich über die anderen triumphieren oder beziehungsweise über die anderen siegen, weil sich das die Qualität durchsetzt. Genau. Da geht es in diesem Bild, finde ich, drum. Nicht, weil Gott der Stärkste ist oder weil seine Anhänger die kriegerischsten sind oder wie auch immer, sondern weil der Gedanke, Schwerter zu Pflugscharen, wir müssen also besser ist, auf gelingendes Leben und gelingendes Miteinander zu gucken, auf immer nur, wer hat Recht, wer ist der Mächtigste, wer ist der Stärkste, der Schönste. Das wird immer nur zu Kriegen führen. Und diese Perspektive dann zu sagen, nein, da wird jeder unter seinem Weinstock, unter seinem Feigenbaum wohnen, keiner wird Angst haben, sondern ne, es ist ein friedliches Leben miteinander, denn Gott und seine Sicht der Dinge, seine Sicht der Welt haben sich durchgesetzt. Und da kann man sagen, das ist sicherlich noch nicht so weit. Ja, und genau, aber das Coole an diesem Bild ist ja auch, erstens mal, das gilt für alle. Also das ist ja, das nennt man Heilsuniversalismus, glaube ich. Das heißt, es geht darum, dass es nicht eine Gruppe ist, ein Volk oder so, da meinetwegen jetzt nur das Volk Israel oder so, sondern dass alle Völker eingeschlossen sind. Das ist schon mal toll. Das Zweite ist, habe ich irgendwo gelesen, zufällig, dass das ja nicht nur so ein Paradieszustand ist, sondern da werden ja Schwerter zu Flugscharen gemacht und diese Speere zu sicheln, das heißt, gearbeitet wird da immer noch. Also das ist jetzt nicht so, dass alles easy peasy ist, sondern da muss man sich immer noch anstrengen. Und gerade was du gesagt hast, das Letzte, diese Macht, die ja friedvoll ist, sahen wir und sehen wir ja in Jesus Christus erfüllt als ein Herrscher, der herrscht ohne mit Gewalt oder mit Zwang sozusagen diese Welt zu beherrschen. Das ist ja der Clou. Gleichzeitig aber auch war es ein Untergang, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also. Mm. Zumindest auf Erden, zunächst. Ja, zunächst. Also gehört mit zum großen Plan, aber eben auch da schwierig zwischendurch. Große, auch da Gewalt, auch da setzen sich scheinbar wieder Leute durch. Und da kann man auch tatsächlich, muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen, nicht bestimmte Bevölkerungsgruppen für den Tod Jesu verantwortlich machen, wie man das früher immer gerne gemacht hat. Also nicht die Juden haben Jesus ans Kreuz gebracht und nicht die Römer haben Jesus ans Kreuz gebracht oder die Heiden oder sonst wer, sondern alle miteinander. Das hat sich damals ziemlich ergänzt. Ne? Also alle waren letztlich irgendwie daran beteiligt, aber es, wenn man dann sagt, ja, es war aber der Plan Gottes, was wollen wir denn machen? Ja, genau, man sieht das, ich habe jetzt gerade eine Predigt geschrieben, nochmal über die Weisen aus dem Morgenland, wo ja Herodes schon von Anfang an plant, diesen König sozusagen zu töten, deshalb, weil ein Kind ihm gefährlich wird. Also dieses Prinzip, durch Frieden, durch Sanftmut sozusagen zu herrschen, offensichtlich manchen Leuten, vielleicht uns allen auch sogar ein bisschen quer geht. Und sich das durchzusetzen, ist ein Mächtetausch. Denn wenn das Prinzip sich durchsetzt, heißt es eben, dass es nicht mehr die gibt, die alles beherrschen und für sich wollen, sondern dass man teilt, dass man füreinander da ist. Eine sehr schöne Vision. In der Realität, das kann ich eben auch aus der Arbeit der Polizei sagen, müssen wir eben aber manchmal Zwang und Gewalt einsetzen, weil wir noch nicht in dem Stadium sind, wo alles friedlich und erlöst ist. Und vielleicht ist das leider bei Waffen manchmal auch so. Aber diese Perspektive, so wie Karl Barth ja auch gehabt hat, dass letztlich immer noch eine Nummer drüber ist, die letztlich noch einen weiteren Arm und einen längeren Atem hat. Das ist mir schon ganz wichtig. Das setzt so ein bisschen alles in andere Relationen, finde ich. Dann ist nicht immer das, was die Nachrichten heute sagen, das Allerwichtigste, sondern sind Entwicklungen und das ist auch wichtig, aber das ist nicht das, was letztlich alles in Händen hält. Und da muss ich sagen, das ist natürlich auch erschreckend, wenn dann immer mehr Leute sagen, Gott brauchen wir nicht, dann fehlt auch immer mehr Menschen diese Perspektive, die ja auch so ein bisschen Gelassenheit geben kann und die so ein bisschen auch alles in Relation setzen kann. Und dann ist eben das, was wir machen, immer das Wichtigste, ganz klar. Ja, genau. Und für mich ist das so, zum Beispiel, wir wissen ja nicht, ob das so ist, was jetzt da bei Micha steht, ob das so kommen wird. Und wir wissen ja auch nicht, ob Karl Barth wirklich recht hat. Aber doch, Karl Barth hat immer recht gehabt. Okay, Karl Barth hat immer recht. Das sage ich als Lutheraner. Ja. Ich als Lutheraner halte mich dann mal zurück. Aber entscheidend ist ja, was ist die Alternative? Und die Alternative hieße ja, zu sagen, es muss sich immer der Stärkste durchsetzen, es muss immer mit Gewalt alles erreicht werden, das Glück und das Heil soll nur für wenige gelten, das ist ja auch ein Programm, von dem man genauso wenig weiß, ob es sich durchsetzt. Aber die Frage ist ja, wovon lasse ich mich leiten? Wenn ich die Wahl habe, zwischen der totalen Destruktion, Egoismus und Gewalt, darauf zu hoffen, womöglich, dass es so wird, oder darauf zu hoffen, dass es so wird, wie das bei Micha beschrieben wird, dann ist, glaube ich, für jeden klar, von welcher Vision man sich leiten lässt. Und ich glaube, das wiederum kann tatsächlich einen Effekt haben, nämlich dass allein durch das sich leiten lassen von dieser Hoffnung, wir haben die Wahl, auf was wir setzen, glaube ich, dass sich das doch auch Veränderungen vielleicht doch herbeiführen kann und es vielleicht doch mal so weit kommt, dass sich diese Gottesvision dann durchsetzt. Wir dürfen die auf keinen Fall aufgeben, denn dann ist alles verloren, sowohl für die Menschen als auch, finde ich, unsere Freude, unsere Hoffnung, unsere Lebensqualität. Ach Lars, das hast du schön gesagt. Ja. Ich sollte das nicht durch eine Antwort verderben. Hast du eine Antwort? Oh Mann. Ja, manches muss auch unbeantwortet bleiben oder aber ich denke, widersprechen wirst du nur auf keinen Fall. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig, denke ich. Absolut. Und das sind, glaube ich, Aussagen, die jetzt nicht nur für den kommenden Sonntag, für die nächsten Wochen und Monate sicherlich wichtig und gewichtig sind. Ja. Wenn wir an den Volkstrauertag gehen, wenn wir dann an die letzten Dinge gehen, wenn dann im Advent eben in die Dunkelheit langsam wieder neues Licht kommt oder so, das ist die Perspektive, die dahinter steckt. Genau. Das ist nämlich die Perspektive und die wird kommen. So Gott will. Ja, genau. Lieber Lars, es war mir wieder ein Fest. Wir sind schon wieder bei 26 Minuten. Wo nehmen wir das alles her? Und das schon seit Hunderten von Folgen. Ja, wir gehen ganz stramm auf die 200 zu. Ne? Ja, es war mir wieder ein Fest und wie immer bleibt dir natürlich das Schlusswort. Bleibt behütet, ihr Lieben. Ciao. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.